Kapitel 10 Gute Freunde. Toni geht ins Krankenhaus und sucht seine Mutter. Hallo, Mama. Toni, es ist alles okay. Christina geht es gut. Aber warum surft ihr am Abend? Der Wind ist heute so stark. Du weißt doch, wie gefährlich das ist. Christina ist alleine gesurft, antwortet Toni leise. Aber warum denn? Ich habe gesagt, kannst du besser surfen als ich? Das möchte ich sehen. Jetzt geh schnell zu Christina und entschuldige dich, sagt die Mutter. Mama, kommst du mit zu Christina? Fragt er leise. Nein, du gehst alleine zu ihr. Toni steht vor Christinas Bett. Moin, Christina. Moin? Es ist doch Abend. Moin heißt hier guten Morgen oder Hallo oder guten Abend. Bei uns in Norddeutschland sagen wir immer Moin, erklärt Toni. Ach so. Du, Christina, bitte entschuldige. Ich war nicht nett zu dir. Ist schon okay. Tonis Mutter kommt ins Zimmer. Wie geht es dir, Christina? Es geht mir ganz gut. Aber wie geht es Mama? Fragt Christina leise. Der Chefarzt hat deine Mutter operiert. Es geht dir gut, Christina. Sie kommt bald nach St. Peter-Ording. Super! Wann denn? Fragt Christina. In einer Woche. Und du bleibst so lange bei uns. Toni, und du gehst? Ich gehe mit Christina shoppen oder Eis essen. Oder surfen, sagt Christina. Am nächsten Tag holt Toni Christina aus dem Krankenhaus ab. Sie fahren Rad, treffen die Freunde am Strand, essen Eis. Am Wochenende gibt es eine große Strandparty, nur für Christina. Toni und Christina surfen auch oft zusammen. Einmal ist Toni schneller und einmal Christina. Ich bin bald wieder in München, sagt Christina. Kommst du in den nächsten Ferien wieder? Dann surfen wir jeden Tag, sagt Toni. Und dann sehen wir, surfst du besser oder ich? Christina lacht.